heute den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Wahlen und Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 133. Wahlen, Popalen mit Dennis und Renke. Hallo. Na, wie läuft's? Flüssig. Und selber? Zäh bis flüssig, würde ich sagen. Oh, gar nicht schlecht. Ja. Wir haben uns jetzt eine Weile nicht hören lassen. Ja. Wir hatten zu tun. Richtig. Es sind viele Dinge passiert. Es wurden Entscheidungen getroffen. Andere wurden vertagt. Manche Sachen, weiß ich nicht, wurden auch auf Wiedervorlage geheftet. Jetzt sind wir wieder da, Dennis. Und haben heute eine ganz besondere, ein Wahlspezial. Ja, ich denke, wir müssen ein paar Sachen nachholen. Und zwar einerseits wurde in so einem Bundesland gewählt und einerseits wurden wir zur Wahl aufgefordert. Oh, ich würde sagen, mit dem zweiten fangen wir doch direkt mal an, Dennis. Und dann können wir auch mal hier, ich nehme mal meinen Ordner, wo das vorbereitet, hier mein, das alles liegt und gehe auf die Seite 3. Kannst du jetzt auch mal hinblättern? Ja. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1, feierliche Eröffnung der Gesellschafterversammlung. Schönen guten Tag. Guten Tag. Feststellung der Anwesenheit. Sind alle da? Ja. Und jetzt, so, dann wollen wir die Beschlussfähigkeit feststellen nach, Moment, gehe ich mal zum, wo ist denn hier der, da, ist der richtige Ordner, glaube ich jedenfalls. Nee, ist der falsche. Das ist der Ordner BU Hausrat Unfall Auto. Ist falsch. Warte, hier. Ja. Moment. Ah ja. Ja, Dennis, hier ist gar nicht geregelt, wann wir beschlussfähig sind. Dann beantrage ich jetzt hiermit, dass wir beschlussfähig sind. Dem stimme ich zu. Ich stimme auch dem zu. Damit sind wir beschlussfähig. Sehr gut. Sehr gut. Wunderschön. Dann packe ich den Ordner jetzt wieder zur Seite. Und dann sind wir beschlussfähig. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten richtigen und einzigen richtigen inhaltlichen Tagesordnungspunkt der heutigen Gesellschafterversammlung, der Brunnen und Mord. Wie heißt es? Hört die Randale, so. Komma, Brun und Morhard GbR. Sehr gut. Und der heißt Wahlen. Was ist das genau? Industrie- und Handelskammertages? Genau, und zwar haben wir hier an die Geschäftsführung einen Brief bekommen. Dennis Morhard, Renke Brun GbR, ihre IHK-Wahl 2022, auch online. Und zwar sind wir jetzt aufgefordert, die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer mit 99 Personen zu wählen, weil die sei die Vertretung der Berliner Wirtschaft. So. Das Ding ist ja, Dennis, wir sind da Zwangsmitglied als GbR. Ja. Und das ist der einzige Punkt, mit dem ich mich quasi mit der FDP übereinstimme, Zwangsmitgliedschaften in Unternehmenskammern abschaffen. Da bin ich mit der FDP auf einem Vibe. Stopp. Auch bei Handwerkern? Nein. Handwerker kann man zwar. Ja. Weißt du warum? Warum? Weil du kein Handwerker bist. Richtig. Ja. Du willst das nur, weil du Gewerbetreibender bist. Ja. Willst du nicht dein Mitglied sein? So, also jetzt können wir Leute wählen, Dennis. Richtig. Wer steht denn so zur Wahl? Genau, also wir müssen erstmal klären, also wir sind ja ein Unternehmen der Kreativwirtschaft, auch wenn ich dieses beleidigend finde. Deswegen sind wir in der Wahlgruppe 3 Kreativwirtschaft. Es gibt insgesamt 14 Wahlgruppen. Und die Kreativwirtschaft hat 8 Vertreterinnen in der Vollversammlung. Ja. So. Okay. Steht leider nicht aufgelöst, was die anderen sind, weil es ist schon eine der größeren. So, es gibt noch 13. Das, also so hellgrün, das könnte wahrscheinlich, weiß nicht, Wettbüros sein. Ziemlich groß. So, acht, das sind, aber was sind das? Acht, ja, das sind 8%, stellen wir da ja quasi. So, knapp. Dann gibt es nochmal eine Gruppe, die hat auch 12, das sind wahrscheinlich Bubble Tea-Läden. Und noch ja eine Gruppe, die 11, das ist so ein Mittelblau, das sind Handyläden, meine ich. Das ist Berlin. Ja, das kann, was ist, wo sind die, die vietnamesischen Imbisse organisiert? Ich glaube, das ist so ein Orange, das sind 8 Stimmen. Ah, okay. Mhm. Ja, das macht Sinn. Wen können wir denn jetzt wählen? Also jetzt 8 Leute, können wir wählen? Wie viele Menschen stehen denn zur Wahl? So, ich habe hier einen Stimmzettel, die Wahlgruppe 3. Ja. Das müssen wir ausklappen. Und es sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Und wir haben 8 Kreuze. Und wir müssen, wie viele, mindestens 4, maximal 8 oder was müssen wir machen? Nee, maximal 8 Kreuze. Ach, hier steht es hinten drauf. Über die Kandidaten informieren, das machen wir nicht. Stimme abgeben, das machen wir. Und zwar, scheinbar gibt es keine Mindeststimmen. Wir müssen einfach nur maximal 8 dürfen wir geben. Okay. Dann lass uns doch trotzdem mal versuchen rauszufinden, wer die Menschen sind. Richtig. Was ist denn, wer steht denn auf Platz 1? Genau, und zwar haben wir, das ist nicht nummeriert tatsächlich, sondern, was? Nee, das ist ja keine Wahlliste, sondern es ist ja, Leute haben sich ja da beworben und es ist nach Nachnamen sortiert. Aha, okay. Darum habe ich, als ich mich beworben habe, noch umbenannt in AAAAA Morhard. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal mach ich damit. Weil wer oben steht, wird doch gewählt. Ja, du wärst auf Platz 4 trotzdem nur erst. Weil, ja, aber trotzdem locker. 4, ja, das reicht dicke. Richtig. So. Nee, es gibt hier einen Wahlzettel noch, wo die Leute vorgestellt werden. Und zwar auf Platz 1 oder Position 1. Also nicht Platz 1, aber Position 1 ist ein gewisser Herr Biel Abel. Der ist Geschäftsführer der Thema 1 GmbH. Und sein Unterzeichner. Wie schreibt er sich? Wie schreibt er sich? B-I-L-A-B-E-L. B-I-L-A-B-E-L? Ja. E-L. Ja. Also Billabel. Billabel, ja, vielleicht. Billabel und dann Berlin, ja? Ja. Suche ich jetzt mal. So, und da steht unter seinem Dingsi, also ich kann das Foto mal beschreiben. Wenig Haar. Glatze vorne, er trägt Anzug, hat einen Blick wie der Wirecard-Typ, der gerade auf der Flucht ist. Wie heißt er mit Vornamen? Jakob, mit C aber. Ah, guck, ja. Und ich unter ihm steht drin, Accelerating Social Change, wir arbeiten in der Mitte, 10 Beschäftigte. Und was ich mit meiner Kandidatur erreichen möchte, ab jetzt zusammen Berliner Kunst, Kultur und Kreativ Wirtschaft zukunftsfähig machen, Ausrufezeichen. Da hört der Text dann auf. Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit finde ich hier. Ja. Da scheint er irgendwie mit dabei zu sein. Ich habe auch seinen Insta-Account gefunden. Ja, das ist so eine Mischung aus, wie sagt man das denn? Also er hat auf jeden Fall Stehkragen. Ja. Viel. Und man sieht auch, irgendwie scheint Ami zu sein oder so. Ja. Er trägt viel Basecap. Spricht hinter Podien. Und die Taz hat mal über ihn geschrieben. Das ist schon mal, das überzeugt mich noch nicht so ganz. Wir können ja mal weiterspringen. Gucken wir mal. Oh, Moment. Oh, okay. Ah, hier ist. Oh, nein. Stopp. Wieso? Oh nein? Na, du hörst dich so an, als hättest du jetzt was gefunden, was skandalös sein könnte. Ich habe ihn gefunden. Ich sehe hier ein Foto, Dennis Morhard. Ich schicke dir mal den Link ganz unauffällig zu. Das kommt auch in die Shownotes. Und Dennis, ich glaube, auch wenn er ansonsten von seinen Äußerlichkeiten her nicht so unser Favorit wäre vielleicht. Jetzt kommt ein Foto, Dennis. Ich glaube, der ist aber bei dir schon ganz oben. Der Mann trägt Fischerhut. Nein. Und zwar auch noch in der richtigen Farbe. Dum, dum, dum. Ja, okay. Dann mache ich jetzt das erste Kreuz. Wie ich so, Moment mal, wir wissen doch nicht, ich weiß doch nicht, was da noch kommt. Es kann doch nicht schlechter werden. Und ich habe die Unternehmensnamen schon gelesen, also es wird nicht gut. Ja, okay. Gut, dann kriegt Jacob, wir sind ja auch für Diversity. Ja. Da ist so ein weißer Mann. Mit Glatze. Mit Glatze auch auf jeden Fall vorne dabei. Ist aber alles schon so ein bisschen sehr viele, sehr so businessmäßig. Ja, ja. Ist nicht so. So. Ich benutze einen Füllfederhalter, weil das ist ja Wirtschaft. Ja. So, ein X gemacht. So. Sehr gut, okay. Der nächste Kandidat ist Dr. Christian Breuer. Und er ist Geschäftsführer der York-Kinos. So. Dr. Christian Breuer. Ja. In den York-Kinos warst du schon mal, oder? Ja, da war ich tatsächlich schon mal. So. Ich finde die Polsterung manchmal nicht so gut, deswegen hat er jetzt Abstriche von mir bekommen. Also die Polsterung im York-Kino könnte besser sein. Gerade wenn man mal in diesem Deluxe-Kino hier am Warschauer Platz, Warschauer Straße, da hier Mercedes-Benz Arena. Der sieht aber nicht aus, als würde ich ihn wählen wollen. Ist der erste Mensch mit offenem Hemd in dieser Broschüre und es kommen noch ein paar. Das, oh Gott, ich fand die York-Kinos immer so sympathisch. Das ist jetzt vorbei. Was hast du denn gegoogelt? Also, ich habe seinen Namen einfach eingegeben und die Fotos von ihm. Also, der Spaß ist natürlich jetzt mit uns gemeinsam die Namen hier auf Google einzuhaken. Ansonsten könnt ihr den ganzen Part auch skippen. Wir machen uns jetzt nämlich im Wesentlichen nur über so das Aussehen von irgendwelchen Business-Spackos lustig. Ah. So. Also weiß ich nicht. Also ja, I don't know. Nee, bin ich dagegen. Ja, er sagt hier, ihr habt ihm Medienpolitik nett, Filmwirtschaft, Paradigmenwechsel in der Filmförderung. Wer sich für solche Sachen hergibt, da irgendwie in diesen, solchen Artikeln benannt zu werden oder zitiert womöglich auch noch. Nee. Außerdem, Kino kannibalisiert Podcasts. Wer ins Kino geht, hat keine Zeit, Podcasts zu hören. Das ist nicht in unserem Interesse, dass er. Du know. Das klingt jetzt tatsächlich sehr weit hergeholt, Herr Mohart. Da weiß ich nicht. Das stellen wir nochmal zurück. Die These legen wir auf Wiedervorlage. Apropos These. Ich habe noch eine sehr gute These. Die kommt im Zwischenteil. Zwischen dieser Wahl und der nächsten Wahl, die wir besprechen, kommt im Zwischenteil noch eine These. Denn ich habe eine These. Ich sag nur, Stichwort Degentrifizierung. Oh. Ah. Der nächste Kandidat auf der Liste ist Alexander Brinkinger. Moment, du hast dich, glaube ich, versprochen. Du meinst sicher die nächste Kandidatin, weil es ist ja schon sozusagen Position 3 und dann ist ja langsam auch mal eine Frau dran, ne? Nein. Okay. Mhm. Brinkinger, sagst du? Ja. Und er ist Prokurist der Ressourcenmangel GmbH, deswegen bin ich jetzt befangen. Das ist mein ehemaliger Arbeitgeber. Das ist aber nicht der mit dem dicken Fisch, den man aber auf Google findet, oder? Oh, Sekunde. Mit dem dicken Fisch? Nee, der ist Alexander Brinster. Ja. Entschuldigung. Aber der I. Sieht ein bisschen eklig aus. Ich weiß nicht, ob du den Namen richtig geschrieben hast. Nö, wahrscheinlich nicht. Das ist der Name. So. Ah, okay. Alles klar. Alexander Brinker mit CK. Ja. Da gucken wir da direkt mal nach. Ja, so ein Schwiegermutti-Gesicht, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, ist, keine Ahnung, ist jetzt auch. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist jetzt natürlich scheiße, ne? Du kannst jetzt ja nicht so richtig über den was erzählen, aber der wirkt jetzt, sagen wir mal. Er ist ein Zahlenmensch, das weiß ich. Ja, und er wirkt jetzt auch nicht so, also ich glaube, das ist jetzt kein schlechter Mensch, so wie der aussieht. Ganz im Gegensatz zu Christian Breuer. Auch der nächste Kandidat, fragwürdig, weil offenes Hemd, hellblau offenes Hemd, Martin Eckning, Geschäftsführer der Messe Berlin GmbH, staatlicher Eingriff in eine, Kammern, Zwangskammerwahl. Fragwürdig. Aber jetzt pass mal auf. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Oh, ja. Wenn man Google Bildersuche anmacht, ne, dann ist das Foto, die Fotos, die man da findet, da ist er irgendwie 10 Jahre älter, weil noch rundlicher im Gesicht, weniger Haare und Brille. Da, also das ist, der sieht echt aus wie so ein, ja. Vorsitzender des Fleischerverbandes. Ja, ja, so auf jeden Fall so krasse Franz Josef Strauß Vibes. Oh, was du nicht siehst, wenn du nochmal so, das die dritte Reihe, da steht da unter Zeile ITB Auftakt der Online-Reisemesse. Da hat er die Haare ja, sich noch gegelt. Das ist ja nicht vorteilhaft. Das sieht aber, es könnte auch Oliver Kalkofe sein. Es sieht aus wie eine Oliver Kalkofe-Version eines CSU-Politikers. Ja, ganz genau. Auch also, mit so einer blauen Krawatte. Ja. Wo ist der parteilich irgendwie gebunden? Weiß man das? Na, wenn der Vorstand einer Landesgesellschaft ist? Ah, vielleicht? Vielleicht, aber ja, also, wir sind gegen Messen, oder? Ja, weil wir ja Kunstausstellungen machen noch zusätzlich. Ach nee, sind wir doch für Messen, ja, oder? Eigentlich ja. Oder sind wir gegen Messen, weil das Konkurrenz ist für uns? Na, Messen, ja, finde ich schon. Sie nehmen Aufmerksamkeit von kleinen Ausstellungen wie unsere weg, die wir noch keine haben. Ja, wie unsere Kunstausstellung. Ja. Also ich hab ehrlich gesagt, glaube ich, dass noch nie jemand eine unserer Kunstausstellungen besucht hat. Das stimmt, das ist ein bisschen traurig. Ihr verpasst wirklich was. Das ist echt, ja, das stimmt. So. Ja, skeptisch. Bin ich skeptisch. Möchte ich mal so sagen. Stellen wir mal zurück. Wir können ja am Ende noch gucken, ob wir noch Stimmen über haben. Kommen wir jetzt zur ersten Dame auf der Liste. Ja, Maren Eichninger. Und zwar ist sie Inhaberin der Machete Maren Eichninger, eingetragene Kauffrau. Ist die Gesellschaftsform schon gegendert oder ist es immer noch eingetragener Kauffmann? Nee, es steht doch Ekefr. Ach, wirklich? Ah, oh. Steht hier doch. Ja, ja, ja, ja, ich sehe es gerade. So, ich bin seit 12 Jahren Unternehmerin in einer Branche, die dem regelmäßigen Wandel unterliegt. Ein Ehrenamt in der Vollversammlung gebe mir die Möglichkeit, meine Erfahrung als Vertreterin der Kreativbranche mit einzubringen und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen den Mut haben zu gründen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegen mir sehr am Herzen. Das ist schon der erste Fehler. Also im öffentlichen Dienst würde es jetzt heißen, das heißt nicht Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern... Weiß ich nicht. Ja. Jetzt kannst du mal wieder was lernen. Unnützes Wissen mit Renke. Kennst du Audit Familie und Beruf? Oh, das habe ich schon mal gehört. Und ja. Das ist so strategisches Management-Instrument zur Vereinbarkeit. Und die machen, die zertifizieren. Ich weiß gar nicht, ob die auch Unternehmen zertifizieren, auf jeden Fall sehr viele Behörden. Da siehst du es auf dem Briefkopf manchmal ja, oder irgendwie in der Kopfzeile der Webseiten und so sieht man, oder in der Fußzeile auch sieht man das. Und da ist immer ganz wichtig, also die machen halt diese Zertifizierung so und gucken, wie sind deine Strukturen und was musst du verbessern und machen dazu halt Interviews und was man halt alles so macht. Zertifizierungsprozess halt. Und es heißt Vereinbarkeit von Beruf und Familie, denn es ist nicht von Familie und Beruf. Sondern von Beruf und Familie, weil Beruf ist wichtiger. Von Beruf und Familie. Aha. Mir, was ich skeptisch finde, ist, dass sie eingetragene Kauffrau ist und das ist dieselbe Gesellschafterform wie von Anton Schlecker. Und da habe ich kein Vertrauen mehr. Ja, ihr Insta-Profil ist so ein bisschen, ja, irgendwie so nichts sagen. Also sehr viel Insta-Schick, sag ich mal. Ja, aber ist auch der Bewerbungstext ist auch noch nichts sagen. Also, da ist tatsächlich unser hier Silvester Bilabel, ist ja ehrlicher und sagt so, ja, irgendwie zusammenbringen. Und war fertig die Vorstellung. Also sie wohnt offenbar in einer Altbauwohnung mit Dielenfußboden. Ja, ja, das ist direkt Hass. Ja. Ich genau, Herr Mohrhardt. Ne? Dielen laut zu machen, aber jetzt, gerade in diesem Moment, wollen sie nicht laut sein. Aber nachts um 3. Okay, stopp. Ich habe was gefunden. Ja. Ich habe was gefunden, daran können wir es jetzt festmachen. Und zwar war sie laut Instagram am 8. Juni 2019 auf einem Konzert im Olympiastadion Berlin. Wir werden jetzt rausfinden, was für ein Konzert am 8. Juni 2019 im Olympiastadion Berlin stattgefunden hat. Dennis, er tippt im Hintergrund schon fleißig und schaut nach. Ja. Und wenn wir rausgefunden haben, wer oder was das war, dann werden wir anhand des Musikgeschmacks unsere Entscheidung treffen. So. War es Helene? Nein. Okay. Aber rate mal, wir machen jetzt hier, hier Wer bin ich? So. Hm. Einzelkünstler? Nein. Einzelkünstlerin? Nein. Also Gruppe, Band? Ja. Popmusik? Nein. Schlager? Nein. Rock? Ja. Im weitesten Sinne. Rammstein? Ja! Ah. Nee, das stimmt nicht. Weißt du warum? Was denn jetzt? Warum? Das stimmt nicht, weil ich gerade sehe, dass es in der Stadt in München gewesen ist und nicht, dass es in Berlin. Sekunde, ich google. Ich wollte auch gerade sagen, die Bühne ist viel zu klein irgendwie für Rammstein, keine Ahnung. 8. Juni, sagtest du? Ja. Kommt einfach nur immer Rammstein. Ich muss jetzt mal minus Rammstein machen in Google. Deswegen bin ich verwirrt. So. Also am 7. Juni war Phil Collins im Olympiastadion 2019. Phil Collins. Und Andreas Gabalier war an der Waldbühne am 8. Juni. Nee, das ist aber Olympiastadion. Das sieht man ganz eindeutig. Das ist nicht... Also man sieht das Marathon-Tor im Hintergrund. Dann war es vielleicht Phil Collins, der zweite Auftritt? Ja, tatsächlich. Oder es ist einfach nur am nächsten Tag gepostet. Nee, ach, ein zweiter Auftritt. Phil Collins? Vielleicht. Also ich weiß nicht, ich sehe es nicht gerade. Ich sehe aber nur am 7.6. Und das ist ein Tag... Sie schreibt doch nichts. Sie hat nur das Foto gepostet, ohne... Dann muss es Phil Collins gewesen sein. Ich muss mal gucken, komm. Jetzt muss ich mal, ich habe es im Browser gemacht. Ich gucke jetzt mal, ne? Gute Stalker wissen, ja. Immer die App benutzen. Da sieht man mehr. Insta-Handle ist übrigens Machete Boss. Machete Boss. Ja, mit Doppel-E. Wahrscheinlich muss man einfach davon Abstand nehmen, dass es alles so richtig cool ist, so, ne? Ja. Weil das ja halt alles so Business-Leute sind. Richtig. So. Aber ich, Phil Collins hat nur am 7.6. ist aufgetreten und am 8.6. kann ja nicht noch was Dreck gewesen sein, weil da muss ja Abbau gewesen sein von Phil Collins. Deswegen glaube ich, es ist ein Post vom Phil Collins Konzert vom Vortag. Ja, und sie hat aber erst am nächsten Tag gepostet. Ja. Hashtag Latergram. Ja, siehste? Also Phil Collins. Mögen wir Phil Collins? Hat sie nicht geschrieben. Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Ich muss das Bild erstmal in der App finden. Das lädt alles nicht so gut. Aber ich hab's gleich. Ich bin sofort da. Hä? Was war da hier? Bist du Jack oder was? Hallo? So. Jetzt ist 20. August 2018? Das wird hier gerade. Hier werden gerade Beweise live verdichtet in der Sendung. Ich hab's. Ach so. Oh, ja. Was denn? Also es geht nicht daraus, es ist Phil Collins gewesen, aber es ist, also ich habe einen Sweet Spot für Phil Collins, sag ich ganz ehrlich, spricht der dafür. Okay. Aber was hat sie geschrieben dazu? Erzähl bitte. Sie hat Wochenende hoch die Hände geschrieben, es heißt aber hoch die Hände Wochenende. Ja, wir müssen Dennis, ja, ich würde sagen, komm, aber Phil Collins, wir gehen mal auf Wiedervorlage und gucken, ob wir am Ende noch übrig haben und machen weiter. Genau. So. Britta Frankenstein ist Geschäftsführerin der Was denn? Ey, Leute können nichts für ihren Namen. Doch. Ab einem gewissen Alter schon. Bifrank Event Support GmbH. Scheinbar ist sie auch Gesellschaftsführende oder gründende Geschäftsführerin, weil der Name scheinbar sich von ihrem Nachnamen ableitet. Immer sehr fragwürdig. So. Und in Zehlendorf arbeitet sie mit 5 Beschäftigten. Zehlendorf, das ist schwierig. Ich möchte weiter Verantwortung übernehmen für die Belange unserer wunderbaren Stadt. Wir übergehen jetzt auch total, dass wir bei den ersten Kandidaten einfach gar nicht mehr vorgelesen haben, was die geschrieben haben. Sonst tun einfach so, als hätten wir das egal. Die Stadt braucht dringend mehr weibliche, engagierte Unternehmerinnen, vor allem aus der arg gebeutelten Veranstaltungswirtschaft. Ja, Veranstaltungswirtschaft kann ich nachvollziehen. Das ist, kommt auch in unser Interesse. Wir würden gerne mal wieder. Ist, ja. Ja, richtig. Sehr richtig. So. Mal wieder live, wolltest du sagen. Ja. Aber ist eine 4-Zeilen-Bewerbung? Reicht uns das? Sie heißt ja nicht nur, ich sehe gerade Britta Frankenstein und Britta schreibt sich auch nur mit einem T, so wie die Wasserfilter. Ich wollte gerade sagen, wie der Wasserfilter. Ja, aber Frankenstein war ja der Professor, nicht das Monster. So. Das schon kann Zeichen für Klugheit sein, wenn sie, weiß nicht, wenn sie Tote zum Leben wieder erwecken könnte, wenn es in der Familie liegt. Also, was schon mal positiv ist, wie ich finde, man wird jetzt nicht direkt auf ihr Insta-Profil draufgeschmissen und erst so nach so ein bisschen. Also LinkedIn kommt halt irgendwann, aber das ist, scheint ja so ein bisschen unvermeidlich zu sein. Was ist denn das? Du musst es beschreiben. Ach, sie ist schon Mitglied der Vollversammlung. Ach, wie? Ah. Oh. Ja, ja. Ja, dann Establishment, das wird nicht wiedergewählt. Habe ich nämlich gefunden hier gerade. Wenn man den Namen sucht, dann kommt man nämlich auf Home, Mitmachen in der IHK, Ehrenamt, Vollversammlung, Mitglied der Vollversammlung, Wahlgruppe 3 und dann Britta Frankenstein. Und dann schreibt sie noch, was möchte ich erreichen? Das scheint dann alt übernommen zu sein. Stärkung Standort Berlin als Destination, F-Punkt spannende Events, kaufmännisches und Incentives, Punkt. Förderung V-Punkt qualifiziertem Nachwuchs, Wertschätzung D-Punkt Kreativleistung, D-Punkt Branche, U-Punkt Schaffung interdisziplinärer Netzwerke. Okay, das ist way too much Bullshit. Next, das war's. Bis raus, Britta. Andreas Herrmann ist Inhaber von Andreas Herrmann und ist ein Galeriebesitzer. Er spricht im Majestätis Pluralis, weil er schreibt, wir arbeiten in Tempelhof Schöneberg. Und er schreibt, er hatte einen Beschäftigter. Also er gendert eine einzelne Person. Aber ich glaube, das liegt daran, dass du nicht die Webseite der IHK Berlin gebaut hast. Ja, aber das kann ja sein, wir arbeiten. Wenn er einen Beschäftigten, eine Beschäftigte hat, dann arbeiten die ja zu zweit. Ach so, na gut, das stimmt. So. Ja. Ich kandidiere, schreibt er. Ja. Ich kandidiere mit Dornkart, weil die IHK und ihre Gremien einen äußerst wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung unserer Stadt leisten. Als Inhe. Der Miyakani. Gallery und mit meiner Erfahrung als zweiter Vorsitzender des Landesverband Berliner Galerien möchte ich diese Arbeit unterstützen und aktiv mitgestalten, um die Rahmenbedingungen für die Kreativwirtschaft in Berlin zu verbessern. Geht's noch allgemeiner? Geht es noch allgemeiner? Und dann muss man ja mal sagen, also man muss nicht fehlerfrei sein. In gar nichts. Aber ich finde, man sollte zumindest bei so einem Text mal noch jemand anders drüber schauen lassen, damit so kleinere Fehler auffallen. Ist ein bisschen, was ich damit sagen will, ist ein bisschen einfach. So. Hemdsärmlich, und das ist wieder sehr sympathisch. Gegenüber allen anderen Geleckten, die wir bisher hatten, ist das tatsächlich einfach einer, der macht. Also, aber Galerien tatsächlich. Ein Macher, ja. Der erste Macher in dieser Reihe von Macherinnen. Also, deine Erwartung, dass das hier irgendwie konkreter wird in den Forderungen, dann werde ich dich schon enttäuschen müssen, jetzt direkt. Weil das ist die Kreativwirtschaft, die könnten alle nur Bullshit. Und das sage ich als jemand aus der Kreativwirtschaft. Das ist ja nicht so, dass wir hier nicht einen Podcast, also ich hier kreativwirtschaftlich hier Podcast, sondern auch mein Beruf, das, was ich professionell tue, als freischaffender, anschaffender Programmierer bei vielen Firmen, ja, ist ja auch Kreativwirtschaft. Ja. Und was ist das am Ende? Bullshit. Das ist alles Bullshit. Wenn das morgen weg wäre, mein Beruf, dann würde keine Krähe danach krähen. Aber ich hoffe trotzdem, dass er morgen noch da ist, weil. Denn dein Job morgen weg wäre, dann, das stimmt doch gar nicht. Doch. Das funktioniert ja, dann sind, werden die Webseiten ja alle hässlich und so. Ja, und? Ja, nee. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Job morgen noch existiert. Ich habe ein sehr teures Leben. Ich frage mich gerade, ob ich sein. Das ist sein Twitter-Account, das ich nicht habe. Ich möchte erst mal wissen, was er so Kunst für ausstellt, weil danach mache ich jetzt fest. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wenn das so zeitgenössische Scheiße ist, dann bin ich direkt böse. Das verstehe ich nicht. Doch, steht da doch auch sogar Vermittlung und Förderung von zeitgenössischen KünstlerInnen. Die malen so, das sind bestimmt so Leute, die malen irgendwie, weiß ich nicht, mit einer Ananas Zigarettenkippen auf Jutebeutel und verkaufen die für 6.000 Euro. Also ja, es ist zeitgenössische Kunst, aber ich finde da ein bisschen Schick tatsächlich drin, merke ich gerade. Der ist sehr plastisch, also sehr viel Zeug, und das aber sieht teilweise sehr schön aus. Ich mag es tatsächlich. Vielleicht können wir ja bei dem unsere erste große Ausstellung Richtig. Machen. Und mit Ananasen Zigarettenkippen ausdrücken. Oh, der vertritt auch Künstler. Kennt man davon irgendjemanden? Nee. Nein. Einfach nein. Oh, er vertritt Halfa. So hieß mal ein Pony, das ich kannte. Jetzt ist es Wurst. Nee. Ich möchte nicht. Oh Gott. Geh mal auf Halfa. Der macht wirklich bedruckte Kissen. Oh Gott. Ich möchte nicht darüber reden. Ohne Titel, Objekt 2003, Buntpapier gerissen über Holzkorpus, 235 x 35 cm. Hashtag unpraktische Kunst. Finde ich gut. So. Ja, weiß ich nicht. Aber man guckt dir das mal da drüber an. Tafelbild, Roller Painting, 1988. Baumwollstoff, ungrundiert, Acryl-Dispersionsfarbe. Der hat einfach nur 3 Rollen Farbe auf. Aus dem Poco. Mit Effektrolle. Mit der guten alten Effektrolle von Poco Domäne. Oh Mann. Gott, dieser Podcast redet so viel über Optisches. Das ist Horror. Ja. Wir kriegen wieder Kritik nach dem Motto. Wieso, was denn? Das wird ja Hasskommentare geben. Du, ich war noch nicht mal bei Swisslos heute auf der Webseite und habe vorgelesen, wer da alle beim Jassen abhängt in der Lobby. Soll ich? Nee. Kann ich gleich machen. Aber wir sollten mal ein Anycast-Jassen-Turnier veranstalten, fällt mir bei der Gelegenheit an. Ja, das stimmt, aber ich hätte auch gerne Bingo. Ich würde gerne mal Bingo machen. Ja, machen wir doch. Naja, wir legen ihn auf Wiedervorlage, würde ich sagen. Kommen wir gleich zurück dazu. Ja. Roman Kaupert. Kaupert. Dafür, und Achtung, das ist die erste jetzt wieder Werbeagentur, Werbebutze. Und Name so sieht er auch aus. Ja, Zepter und Krone GmbH, direkter Hass. Und was schreibt er natürlich? Sie arbeiten natürlich in Schlottendorf-Wimmelsdorf. Und ja. Ich möchte den Austausch zwischen Kreativwirtschaft und Politik/Verwaltung verbessern. Deutlich weniger Bürokratie und Hürden, deutlich mehr Rechtssicherheit und freiere Entfaltungsmöglichkeiten. Das ist so FDP-Bullshit. Das ist doch bestimmt bei dieser Partei. Oh Gott. Sein Insta-Handle ist irgendwas ist immer. Er macht CrossFit. Oh Gott. Es gibt dieses eine Bild von TV Berlin, wo er eine Cappy seiner eigenen Agentur trägt. Und so ein Schal. Jesus Maria, ernsthaft. Also, bitte, also nein. Nein. Ah, nein. Oh. Moment. Ja, stimmt. Ich finde auch, das Grinsen ist zu künstlich. Aber es ist halt Agentur. Ich habe aber wieder was gefunden, Dennis. Und zwar war der gute Herr, ich muss mal ganz kurz hier die irgendwas. Ist immer. Warum finde ich den jetzt nicht hier? Ach nee, heißt nicht mal irgendwas, er heißt irgendetwas ist immer. Gott, ist das schlimm. Nicht mehr abgekürzt, Herr Kaupert. Der war nämlich auch auf einem Konzert. Oh Gott. Und zwar am 30. Juni 2016. Im Olympiastadion. Bei Coldplay. Oh. Der Typ ist sowas von raus. Nee. Oh. Geh nach Hause. Komm. Jan da Kellermann. Kannst du noch so viele ausgestopfte Füchse, wie du willst, irgendwie fotografieren. Ist einfach raus jetzt. Das war's. Tschüss. Jan Kellermann, Geschäftsführer der Werk 21 GmbH, Online-Agentur für Politik, Verwaltung, Verbände und NGOs. Und der sieht drollig aus. Das ist ein Linker tatsächlich. Auch die Agentur ist tatsächlich eher so im linken Raum aktiv. Ich bin mit deren Arbeit nicht zufrieden, weil ich musste ja schon ein oder das andere Mal hinter ihnen aufräumen. So beruflich. Was ich kandidieren möchte, was ich mit meiner Kandidatur erreichen möchte, als Kreativwirtschaft können wir mit unseren Lösungen und Beispielen die Digitalisierung der Verwaltung und der Bildungseinrichtungen voranbringen. Bildungseinrichtungen, übrigens mit Bindestrich und groß, Einrichtungen groß geschrieben. Darf man seit der letzten Rechtschreibreform? Genau, ich wollte gerade sagen, darf man. Ja, darf man alles. Muss man aber nicht. Genau, Stilkritik hier, Dennis. Es geht nicht darum, sagt, der ist zu schnell gefahren, sondern der fährt Opel. So, ist auf dem Niveau, versuche ich hier zu argumentieren. Unternehmertum und freie Software, er hat freie Software gesagt, sind gefragt, um hier schnell und für uns alle gewinnbringend die Digitalisierung voranzubringen. Wir wollen Köpfe und nicht in Technik investieren, in Köpfe und nicht in Technik investieren. Wir wollen in Menschen und nicht in Lizenzen investieren. Ja, muss man, glaube ich, einfach schon wählen, damit was denn? Was denn? Also es ist mindestens ein... Ja, muss man doch... Ja. Ja. So. Also, klar. Also, das ist zumindest der erste Text, der nicht komplett... Also, da ist zumindest ein wenig inhaltliche Positionierung drin. So. Die nicht Bullshit ist. Und ja, und es ist halt, ja, tatsächlich wahrscheinlich uns politisch am nächsten. So. Wir kommen jetzt zur... zur Abwechslung mal wieder zu einem alten weißen Mann, nämlich J. Christian B. Kirsch. Ja, hast du nicht den vollen Namen? Ich habe hier den vollen Namen stehen. Johann, nee, nicht. Johann Christian Bernhard Kirsch, der Geschäftsführer der Delphin Games Marketing und Rights GmbH. Er sieht ein bisschen so aus wie ein wenig aufgedunsener Loriot. Schutz und Verwaltung der delphischen Markenrechte und Vermarktung der Lizenzen. Weißt du, was sein erster... Wir arbeiten in Berlin-Pankow. Immerhin. Ja. Und sehr schön, 6 Beschäftigte und internationale Teams, weil ausländische Mitarbeiter zählen nicht. Wo kommen wir denn da hin? Und sein erster Satz in Uppercase: Vertrauen in neue Strukturen. Nee, in neuen Strukturen. Nee, vor allem Vertrautes. Ist es Protest. Ach, Vertrautes. Ja. Vertrautes, ja, so geht's denn. Ja. Vertrautes in neuen Strukturen. Als Geschäftsführer der Delphic Games Marketing and Rights GmbH sowie Gründer und Präsident des International Delphic Council IDC e.V. möchte ich Kunst und Kultur zu starken Elementen der Wirtschaft machen. Berlin, Gründungsort des IDC, 100 Jahre nach Gründung des IOC in Paris. Okay, ist komisch. Könnte mit, oh Gott, ich muss gerade aufstoßen, ich habe zu viel Mineralwasser getrunken. Könnte mit der kulturellen Marktwirtschaft zur Wirtschaftsmetropole Europas werden. Was, ich verstehe das nicht. Was ist denn delphische Markenrechte? Was soll das sein? Und zwar, also die delphischen Spiele der Neuzeit und sind scheinbar eine Art von Olympiade. Und zwar, ach, deshalb der Vergleich mit dem IOC. Ah. Ja, und sind quasi vor allem so eher Kunstsachen. Und zwar 6 verschiedene Bereiche der Kunst. So, und sind tatsächlich wie die, also quasi wie Olympische Spiele für Sport, nur für Kunst. So. Ja, okay. Aber wusstest du, dass tatsächlich auch, es gab Kunstwettbewerbe im Rahmen der Olympischen Spiele? Nee, wusste ich nicht. Zum Beispiel auch Literatur. Und das wurde eingeführt von dem Typen, der Begründer der modernen olympischen Bewegung, dieser Pierre, ich muss es auch ablesen gerade, der Name, weil das ist Franzose und Franzosen halt, Pierre de Coubertin. Und rate mal, wer die erste olympische Medaille in Sachen Literatur gewonnen hat. Erich Kästner. Pierre de Coubertin. Er hat die Kategorie für sich selber eingeführt. Sehr gut. Nee, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das gab. Aber ich finde, irgendwie ist das ein bisschen, das ist sehr schrullig. Das ist sehr schrullig, weil es halt Architektur gibt und also da haben auch wirklich Amateure gewonnen, teilweise in Kategorien. Also nicht mal Profis, sondern es wurde auch belächelt, so. Hier unten ist ein Video von ihm verlinkt, ein YouTube-Video. Ich würde sagen, ich gehe mal nah an die Box, mach mal laut, spiele das mal ab und dann entscheiden wir einfach danach, wie seine Stimme klingt, ob wir die sympathisch finden oder nicht. Ist ein guter Vorschlag? Ja, machen wir. Gut, spielen wir mal ab hier. Guten Tag, mein Name ist Christian Kirsch. Als Geschäftsführer der Delphic Games Marketing und Rights GmbH und Präsident des International Delphic Council lade ich Sie ein zu einem Start-up für Kunst und Kultur mit neuen Konzepten und innovativen Strukturen als Teil der Kreativwirtschaft. Ziel ist die Stärkung und Vernetzung von Kunst und Kultur. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Er liest das ein bisschen, also er trägt es ein bisschen vor, als wäre es seine eigene Parodie. Das Schöne ist, sorry Kai, ich möchte alle Intros nur von ihm gesprochen wissen, tatsächlich. In diesem Duktus, das hört sich ein bisschen an wie der, als hätte man den hier bei der Wichser als Vorleser eingestellt. Ja. Da kriegt er eine Stimme, der alte Mann, oder? Ja. Wir sind ja auch für Diversity. Ja, genau. So. Und deshalb kommen wir jetzt auch wieder zu einem jungen weißen Mann, Ricardo Möhlmann. Aber mit Vollbart. Mehlmann, ja. Herr Mehlmann, ist Gesellschafter. Ach, Mehlmann, nicht Mehlmann, Entschuldigung, richtig. Der Christoph Gräfenstein Ricardo Mehlmann GbR, Five Kid, Werbeagentur und Filmproduktion. Ähnlich gebullschitte Branchen, so wie unsere GbR tatsächlich. Ja, echt. Zwei Beschäftigte, ja. Das werden wohl Christoph Gräfenstein und Ricardo Mehlmann sein. Ja. Sie arbeiten in Berlin-Mitte. Und ich lese jetzt diesen Text vor. Ich spreche mich für eine. Ich habe schon zwei Adjektive entdeckt, Dennis. Oh Gott, ja, bitte. Ich spreche mich für eine junge und dynamische IHK als Sprachrohr der Berliner Wirtschaft aus. Ich sehe die Chance und die Aufgabe für unseren Standort, die Entwicklung des Internets im Web 3.0 mitzudefinieren. Gemeinsam sollten wir auch erarbeiten, was wir aus unserem ökonomischen Umgang mit der Pandemie lernen können und wie wir die Weichen für die Zukunft richtigstellen können. Herr Mehlmann ist ein Bitcoin-Arschloch. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Kriegt er unsere Stimme deshalb? Wie, was heißt denn, ist er ein Bitcoin-Arschloch? Wieso? Naja, Web 3.0. Woraus nimmst du das? Web 3.0 ist halt diese ganze Bitcoin-Schrotze halt, also Blockchain-Gerotze halt. Also Web 3.0 ist halt wirklich einer der Bullshit, das ist so ein Krypto, also das Web 3.0 ist halt das Web des Web, also auf Krypto basierendes Web. Das ist die ganze NFT-Scheiße und so. Das ist der Typ, darauf steht er. Das nennen die wirklich Web 3.0? Ja. Das habe ich noch nie gehört, den Ausdruck. Oh, da hast du wirklich was verpasst. Es ist richtiges Gebullshit. Wir verlinken an dieser Stelle eine NFT-Timeline der Failures. Eine sehr lange Liste von, wo Geld verbrannt wurde, wo Leute verarscht wurden, wo Dinge komplett gegen die Wand gefahren sind. Es ist ein sehr humorvoller Einblick, warum die Menschheit eigentlich zur verdammt gehört, so insgesamt. Die haben auf jeden Fall schon mit Tim Raue zusammengearbeitet, sehe ich auf deren Webseite. Das macht sie wahnsinnig unsympathisch. Allein der Vollbart macht ihn total unsympathisch. Tut mir leid. Also da muss ich ja auch als Mann, der prinzipiell eher Männer bevorzugt, sagen, ja. Nein, swipe ich nach links. Also es gibt hier, der hat auch Fotos, die haben auch Fotos von, ach du Scheiße. Ich sehe hier auch gerade, dass die haben Fotos von Davy Selke gemacht, das ist ja schrecklich. Aber die machen auch Code, die coden auch. Ich mache auch Code, wenn ich viel gegessen habe. Apps, Website. So. Nee, sorry. Was denn, da gibt es auch einen Unterpunkt. Sonmi App Creation. Commenting has been turned off. Na ja, gut, wir werden wissen, warum. Er hat einen Freund, der bei den Höhlen der Löwen mitgemacht hat. Und zwar für ja? den sogenannten Duschbrocken. Ein festes Shampoo und Duschgel in einem. Vegan und tierfreundlich. Das erinnert mich an Kylie. Was war denn Kylie? Kylie von Otto. Oh Gott. Ja, das ist so ein richtig alter, der Otto duscht und hat irgendwie ein Stück Seife in Form eines Keils. Das sieht tatsächlich sehr keilförmig aus, dieser Duschbrocken. Geh mal auf duschbrocken.de. Sehr geometrische Form und sehr keil. Also, es könnte auch in einem Museum für Steinzeitarchäologie stehen. Ja, warte mal. Archäologie. Otto Kylie Seife. Musst du mal gucken. Nee, es ist echt so ein Keil, so ein Dreieck war das. Ah, okay. Also, wenn ich google, kriege ich nur Seife in 5-Liter-Kanistern. Nee, sorry, korrigiere mich, 6-Liter-Kanistern. Nee, such doch mal Kylie. Otto Kylie. Ja, Seife. K-L-I. Nee. Also wie der Keil, den man unter die Tür klemmt. Also K-E-I-L-I. Ja. Oh Gott. Dennis, das sind Witze aus den 70ern und 80ern. Da hat man nicht Englisch geschrieben. Ach so. Seife, die Spritze drängt in jede Ritze, ist das Stichwort. Aber hast du jetzt Bildersuche gemacht, ja. mit dem, wo du Kylie sehen kannst? Ja. Das ist Kylie. Ja, und da sehe ich könnte dann schon, dass er kommt in die Richtung. Könnte schon sein, dass sie das einfach abgeguckt haben, die Schweine. Ja. Toni Citroni. Gott. Conny Conditioner. Aber du siehst, er Himmel. Umgibt sich mit einem Umfeld, das auch nicht zu begrüßen ist. Ja, Ricardo Milano ist raus. So. Der nächste. Tobias Marczok. Oh, Tobias Jörg Marczok, um genau zu sagen. Ja, er ist Geschäftsführer der I Like Visuals GmbH, einer Kreativagentur in Friedrichshain-Kreuzberg mit 20 Beschäftigten. Sag mal, warum sind denn da eigentlich immer nur Geschäftsführer oder Prokuristen? Warum stellen da Unternehmen nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, den Pförtner auf oder so? Weil es nicht die Arbeitnehmerinnenkammer ist und wir nicht in Bremen sind. Ja, aber die können doch schicken, wen sie wollen. Prinzipiell können sie schicken, wen sie wollen, tatsächlich, glaube ich. Das Unternehmen entscheidet ja am Ende. Richtig. So. Alles hier verkackte Selbstdarsteller. Ja, total. Weil ich meine, hier werden ja einen Prokuristen von Ressourcenmangel. Das ist ja im Prinzip sowas wie ein leitender Angestellter oder ein, ja, ja, so, aber kein. Also ist, glaube ich, jetzt kein. Ich würde sagen, es ist die einzige, also abseits neben dem Messe Berlin-Typ, der einzige, der nicht Gesellschafteranteile besitzt. Ja, ne? Sieht so aus. Ja. So, was möchte denn Tobias erreichen, Dennis? Austausch, Vernetzung, bla bla bla bla. Außerdem ehrenamtliches Mitglied Marketing Club Berlin. Möchte auch bei IHK Berlin was machen. Marketing Club Berlin. Es ist sehr viel so. Bullshit-Stichwörter. Also ich habe es nur so überflogen, aber gesellschaftlicher Wandel, kreativ, neue Wege, Zusammenarbeiten steht mir im Mittelpunkt einer Kreativagentur. Naja, was sonst? Gegeneinander funktioniert halt nicht. Also Austausch, Vernetzung, Kooperation. Es ist halt so ein bisschen. Also, wo sind die Drucke? Wo sind die Plastiken? Also, wo ist der ganze Scheiß? So. Wo ist die Oculus Rift? Ja. So. Genau. Wo ist das alles? Ja, wo ist das alles? Wo sind alles? Die Oculus Rift-Brillen? So. Ja, wir schieben mal. Ja. Würde ich sagen. Ich würde sagen, wir schieben. So. Und kommen jetzt zur Antje Meyer. Der Geschäftsführerin der Orange Blue Relations GmbH, einer Agentur für Kommunikation und Nachhaltigkeitsberatung in Berlin-Mitte. 3 plus Netzwerk Beschäftigte. Oh, da beutet jemand Freelancerinnen aus. Ja, das habe ich auch sofort gedacht. Das fünfte Wort in Ihrem Bewerbungstext ist das Wort Change. Mein Herzensthema ist der Change zum nachhaltigen Wirtschaften. Damit bin ich seit langem in der IHK engagiert. Ich habe viele tolle Berliner Unternehmen miteinander vernetzen dürfen, Wissensaustausch und Dialog organisiert und dafür gearbeitet, dass Nachhaltigkeit heute zur DNA der IHK zählt. Diesen Schwung will ich für Berlin nutzen, denn wir stehen erst am Anfang der großen Transformation. Also, ich möchte... Die IHK Berlin wird zu Optimus Prime. So, also Feedback Sandwich, also erstmal mit dem guten Anfang. Sie heißt wie das NDR-Maskottchen. Das ist mal gut so. Dann, schlecht, alles. Also der Text und überhaupt. Und drittens, wir haben noch einfach 5 Stimmen übrig und es ist die... Vierte von hinten. Also irgendwann müssen. Du hast gerade was von Sandwich gesagt. Du wolltest doch noch irgendwas Positives. Sag ich ja. Was musst du jetzt sagen? Sag ich ja. Was hast du gemeint? Das halt, also wir müssen mal jetzt auch mal Stimmen vergeben. So. Also willst du ihr eine Stimme geben? Warum? Weil sie für den Change ist und die Transformation? Es ist halt von allem Gebullshitte noch irgendwie das zumindest. Positives Gebullshitte. Ich möchte das wenigstens positiv ankreiden, dass sie halt Hammer. Ich finde, das klingt sehr esoterisch. Eigentlich ja. Ja, sag ich doch. Ja. Wir müssen ja nicht 8 Leute ankreuzen. Warum können wir nicht 8 Stimmen einfach einer Person geben? Dann würde hier Johann Christian Bernhard Kirsch 8 Stimmen bekommen, der hört die Randale GbR. 8 points goes to Johann Christian Bernhard Kirsch. Jetzt kommt erstmal Tarkan Shahin und das ist der einzige. Ich kann nochmal durchgehen. Wir haben vielleicht hier noch ganz oben den Jacob Sylvester Barlebel. Ansonsten ist der einzige so vom Namen und ich sag mal, wie sagt man denn? Wie heißt denn dieses Wort? Migrationshintergrund? Ja, aber nicht, wenn man nicht Aussehen sagen will, sondern Phänotyp. Genau, das wollte ich sagen. Phänotyp nach zu urteilen, Migrationshintergrund hat. Ja. Er ist Inhaber der Tarkan Shahin Creative Line Werbeagentur. Und zwar, hier merkst du halt, und das ist der Werbeagentur im ursprünglichen Sinn, deswegen finde ich das sehr positiv, und zwar von Printmedien und Handelswaren. Was der produziert, ist Flyer. Wahrscheinlich Broschüren, Visitenkarten. Das ist ehrliches Handwerk in der Werbeagentur noch. Darum geht's bei Werbung. So, du schickst mir dein PDF und ich druck dir das 10.000 Mal auf Papier und schick dir es in kleinen Kartons. Wir machen auch kein Lektorat. Wenn deine Pizzeria Tippfehler in der Karte hat, dann ist das so. Ich druck sie dir einfach. Er druckt ja nicht. Er produziert ja die PDFs, die dann 10.000-fach falsch gedruckt werden. Aber es ist halt ehrlich. Stimmt, du hast recht. Ehrlich, ja. Wollen wir mal kurz 10 Beschäftigte übrigens in Mitte? Ja. Die Kreativität ist das Herz des Handelns und fungiert als Pionier der Wirtschaft. Die Kreativwirtschaft gibt Impulse für die Innovation. Mit gezielten Maßnahmen und die effiziente Verknüpfung zwischen staatlicher Verwaltung kann das Potenzial der Berliner Wirtschaft aktiviert werden. Mit fachlichen und sozialen Kompetenzen werde ich mich gewinnbringend für die Lösungen der Unternehmerinnen einsetzen. Ja. Kann das Potenzial der Berliner Wirtschaft aktiviert werden? Und wir sprachen gerade von esoterisch. Wollen wir einfach die Stimme einfach verkleinern und verdünnen? Vielleicht haben wir dann einfach, wir potenzieren unsere Stimme dadurch. Einfach kleinreißen den Zettel. Kommen wir zu Pamela Schobes, würde ich sagen. Ja, Geschäftsführerin der Good Day Berlin Kultur und Veranstaltungen GmbH. Scheinbar der Name hinter dem Club Gretchen tatsächlich. So, tatsächlich. Also, Diskothek im weitesten Sinne. Und zwar mit K. Okay. So. Und, so, und ist Vorsitzende der Clubkommission. Also tatsächlich, da sehe ich gerade, dass ich Inhalt, also ich würde sie tatsächlich sehr gerne in den LHK sehen, weil die Clubkommission sehr, sehr gute Arbeit macht. So. Ja, also, ohne Jux, ja, tatsächlich. Also, ja, nee, es kriegt eine Stimme. Ja. So. So, brauchen wir gar nicht. Wollen wir noch vorlesen, was sie geschrieben hat? Ja, können wir machen. Kultur und Kreativwirtschaft machen Berlin zur interessanten Metropole und ziehen Menschen aus aller Welt an. Leider. Anmerkung der Redaktion. Aus Vorsitzenden der Clubkommission Berlin werbe ich für ein gegenseitiges Verständnis von Politik, Verwaltung, Nachbarschaften und Akteurin der Szene. Als Sprecherin der Gewerbetreibenden auf dem Dragorel-Areal engagiere ich mich für den Bestandswohnschutz des ansässigen Gewerbes. Ist halt langweilig und irgendwie so inhaltliche Positionierung. Furchtbar, oder? Wählen wir trotzdem. Ja. Pamela. Kommen wir zum Schluss. Mal wieder zum alten weißen Mann. Ja. Georg Strecker, Geschäftsführer der Arnold Klute Entertainment GmbH. Was ist... Und zwar ist das scheinbar der Wintergarten-Varieté. Das ist dieser... Diese Showbühne auf der Potsdamer Straße, also zwischen LSD, Sexshop und so da irgendwo ist der Höhe, meine ich. Als Mitglied im Kompetenzteam Mittelstand möchte ich mich nun auch in der Vollversammlung noch stärker für die Belange mittelständischer Unternehmen in Berlin einsetzen. Insbesondere für die Belange der Kreativwirtschaft. Nicht zuletzt auch der mittelständischen Kulturbetriebe und deren wertvollen, oft unterschätzten Beitrag zur Wirtschaftskraft und Standortattraktivität Berlins sichtbar machen. Er hat es wirklich geschafft, in diesem sehr kurzen Absatz dreimal irgendwie Mittelstand oder Mittelständischer zu sagen. Die sind doch alle mittelständisch. Der ist der größte von den allen sogar mit seinen 52 Beschäftigten. Ja, ne? Das müsste ziemlich die größte Bude sein, ne? Was hat Werk 21? Hat er nur 20? Nee, 30? Ja, Ressourcenmangel hat deutlich mehr tatsächlich. So. Okay, ja, okay, gut. Was ist denn hier? Wo ist er denn? Da. Wie viel hat Ressourcenmangel? Nee, 27 Beschäftigte. Ach, die GmbH, ja. Also die Holding. Das sind doch Tochterfirmen. Das ist ein ganzes Konglomerat. An Zeug. Und York Kino hat nicht geschrieben, wie viele Beschäftigte sie haben. So. Also, der Typ ist scheinbar in der Berliner Stadtgesellschaft, Kulturgesellschaft drin. Ja. Es gibt auf jeden Fall ein Foto mit Udo Lindenberg mit ihm, sehe ich gerade. Oh. Ja. Ist ein gutes Udo-Foto oder ein schlechtes Udo-Foto? Sein Grinsen wirkt gequält. Aber vertraute Umarmung, also um die Schulter packend. Ich habe ja mal mit der Fußballmannschaft vor Jahren einen Mannschaftsausflug gemacht nach Hamburg. Ja. Und da sind wir da nachmittags über die Reeperbahn gelaufen und da sind wir uns bis heute nicht einig. Manche sagen, er war's, andere sagen, es war ein Double. Da lief ein Typ lang angezogen wie Udo Lindenberg. Er sah aus wie Udo Lindenberg, er sprach wie Udo Lindenberg. Ich bin mir aber ziemlich sicher, er war es nicht. Er sah nämlich aus wie eine Karikatur von Udo Lindenberg. Vielleicht war es aber trotzdem Udo. Ich weiß es bis heute nicht. Das wollte ich nur mal kurz, das ist meine Udo Lindenberg-Geschichte. Heute zum ersten Mal geteilt. Ja, also ich weiß nicht. Es ist halt so. Also ich hab ein Problem mit der Berliner Stadtgesellschaft so an sich. Das ist halt so wie der Westberliner Mief. Ja, kann ich gut verstehen. Daher, und Kompetenzteam Mittelstand, tut mir leid. Ja, das hört sich an. Ein bisschen komisch als. Ja, ist zwar eine IHK-Einrichtung, aber riecht also vom Klang her eher so wie eine CDU-Einrichtung tatsächlich. Weil es gibt nur eine Sorte Mensch, die sich selber Kompetenz attestiert und das ist die CDU. Oder CDUler. Allen anderen wird es zugesprochen. CDUler sprechen sich selber zu. Ist das so? Ja. Ja, okay, das kann sein. Wie viele Stimmen haben wir jetzt? Wie viele Kreuze haben wir jetzt vergeben? Vier. Und zwar lese ich vor, Zwischenstand. Ja. Jakob, Silvester, Bibal. Dann haben wir eine Firma für Jan Kellermann, Werk 21 GmbH. Ja. Johann Christian Bernhard Kirsch, ich wiederhole, Johann Christian Bernhard Kirsch, eine Stimme. Und Pamela Schobeck. Schobeck. Schobess. Okay. Schobess. Was sagt denn Johann Christian Bernhard Kirsch dazu? Guten Tag, mein Name ist Christian Kirsch. Das sagt er dazu. So. Ich würde sagen, das reicht. Das reicht. Mehr Leute kann ich nicht wählen. Ich finde, das reicht. Genau, Dennis. Dann bis wann müssen wir denn unsere Stimme abgeben? Bis zum 23. Mai 2022, 14 Uhr. Also, mal kurz vor ziemlich genau 8 Stunden. Richtig. Gut, dann tüte das doch mal ein und schick das trotzdem dahin. So, hier ist der Wahlschein. So, dann fülle ich den Wahlschein aus. Und zwar, ich erkläre, dass ich persönlich diesen Wahlschein unterzeichnet und den Stimmzettel ausgefüllt habe als IHK-zugehörige natürliche Person, Einzelunternehmer, Unternehmer oder als allein oder mit anderen zur gesetzlichen Vertretung des oben genannten Unternehmens Befugte oder Befugter, Geschäftsführung, Vorstand, als, und dann gibt es Option 2, Handelsregister eingetragene Prokuristin oder Wahlbevollmächtigte. Und zwar, wir sind eins. Ich bin jetzt hier, du hast mir, quasi wir haben jetzt entschieden, ich habe das Mandat dafür. So. Name in Druckbuchstaben, das wird schwierig, kriege ich aber irgendwie noch hin. DENNISMORHARRDT. Ort, Berlin. Den 23.05. 2022. Rechtsverbindliche Unterschrift. So. Ich hoffe immer noch mit Füller. Man hat es ein bisschen gehört. Es klang nach Füller. Das war Füller. Aber ich bin, ich mag Füller, aber es ist kein Füllfederhalter, sondern mit Roll, mit so einem, also es ist ein Roll, also es ist oben so ein, das ist wie so ein Kugelschreiber, aber es ist mit echter Tinte. Ich liebe die Dinger. Ah, okay. So. Das kommt jetzt in den Stimmzettelumschlag, der Wahlzettel, so in den blauen. Mhm. So. Oh, da hat jemand an meine Figur gedacht. Das ist nicht zum Ablecken, sondern so ein Abziehding, ein Abziehklebestreifen. So, dann wieso an deine Figur gedacht? Was? Na, weil in diesem, zum Ablecken, in den Briefumschlägen ist Zucker drin da. In dem, und da werden. Ach so, ah, okay, drin. Ja, jetzt verstehe ich. Entschuldigung. So, und dann? Da war ich nicht so ganz auf der Höhe. Dann kommt das jetzt in den Wahlbrief rein. Mit dem Wahlzettel, mit dem Wahlschein, mit dem Stimmzettelumschlag. Oh, dann da zieh es wieder ab. So. Jetzt musst du zuknicken. Habe ich. Und zwar unter entgeltfrei im Bereich der Deutschen Post. Das sende ich jetzt morgen ab. Sehr schön. So. Vielen Dank, Herr Mohrhardt. Das Beste ist ja, wir haben diesen Brief zweimal bekommen, deswegen wähle ich jetzt. Ich könnte jetzt zweimal wählen. Ja, mach doch. Ja. Ich glaube, da macht man sich Betrug oder so, oder? Also mach ich's lieber nicht. Keine Ahnung. Pass mal auf, lass doch einfach 4 andere Leute wählen. Dann können die sich ihre 8 Stimmen zusammenhackeln. Ah, ich glaube, das wird nicht mal geöffnet mehr. Okay. Gut, dann ist dieser Tagesordnungspunkt vorbei und dann komme ich jetzt zum Tagesordnungspunkt Verschiedenes. Richtig. Verschiedenes? Gibt es da. Hat da jemand was? Mir wurde ein Antrag eingereicht zu einer politischen Positionierung der GbR. Du hast einen Vorschlag. Ah, ja, ich weiß nicht. Jetzt? Aber ist es nicht erst danach? Also ist es nicht erst nach der? Ich weiß es nicht. Wollen wir das nicht? Das wollten wir doch dazwischen machen. Ja, ich weiß nicht, wann. Also wir können auch die Versammlung jetzt beenden und dann in den Schlittchenteil übergehen. Sehr gut, dann machen wir das doch. So. Dann ist die Versammlung hiermit beendet. Vielen Dank an den Versammlungsleiter, nämlich mich. So. Und bis zum nächsten Mal. So, Dennis, jetzt möchte ich dir meine These verraten oder auch mit der Welt teilen. Du kennst sie ja, glaube ich, schon. Ich habe nämlich eine These, wie man endlich Degentrifizierungsmaßnahmen einleiten kann. Ich bin, wann war das? Das ist 1,5 Wochen her oder so, durch Kreuzberg gelaufen. Durch die Oranienstraße und habe mir überlegt, hier laufen zu viele Juppies rum. was kann man tun? Und dann bin ich sozusagen vom Kotti kommend Adalbertstraße, Oranienstraße lang gelaufen hin zum Görlitzer Bahnhof. Und ich habe gemerkt, es gab so einen Punkt, ein bisschen hinterm Heinrichplatz, gab es einen Punkt, wo ich gedacht habe, hier geht's schon wieder. Hier ist die Welt scheinbar noch besser. Was war da zu sehen auf der anderen Straßenseite? Bett 3000. Ich glaube, wir müssen einfach nur in dieser Stadt aufhören, damit den vielen kleinen, auch meistens sehr jungen und häufig auch mit Migrationshintergrund habenden Unternehmern das Leben hier schwer zu machen und ständig die ganzen Wettbüros zuzumachen. Ich glaube, wir brauchen mehr Wettbüros. Ich glaube, Wettbüros sind gut für die Stadt, denn sie führen zum Yuppie-Schwund. Das ist ein Fachterminus in der Soziologie. Und der Yuppie-Schwund in der Urbanistik führt direkt zur De-Gentrifizierung. Dennis, das ist meine These. Wir brauchen mehr Wettbüros. Überall. Aber müssen es denn Wettbüros sein? Können es nicht auch Spielhallen tun? Liebevoll auch in der Fachliteratur Spilo genannt. Ja, nee, die sind, glaube ich, nicht gesellschaftlich geachtet genug. Ach, wirklich? Aber was ja, ist der Unterschied? Ist es bei der Spilo, ist es halt, weil der deutsche Arbeitslose da sein Geld verzockt, und im Wettbüro ist es der erfolgreiche Ausländer in dem gedanklichen Konstrukt des gemeinen deutschen Yuppies? Deshalb? Ich glaube ja. Okay. Ich glaube, das ist so. Ja. Weil da eben, weiß ich nicht, Mehmet seinen Benz verzockt. Und das kann man nicht wollen. Das kann man nicht wollen, nee. Weil die Yuppies sind ja auch nur, meint's ja auch nur gut mit allen. Ja. De-Gentrifizierungsmaßnahmen. So, meine These. Dann hatten wir noch eine Wahl in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber auf Blick der Zeit und so würde ich sagen, das vertagen wir auf die nächste Sitzung. Gut, müssen wir dann leider so machen. Wir hören uns aber dafür auch schon, weil wir jetzt nicht da waren, so lange nächste Woche auch direkt schon wieder. Wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal kurz mit auf so Sachen, die ihr gar nicht mitkriegt, die sonst immer so hinter den Kulissen passieren. Wie wir uns hier Gedanken machen, auch über die strategische Ausrichtung unseres kleinen Medienkonglomerats. Und da gehören natürlich auch IHK-Wahlen absolut dazu. Und wenn ihr dieses Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt auch gar keinen Spendenaufruf, weil... Doch, ich finde es schon. Okay, gut. Dieses sympathische Medienunternehmen aus Berlin, Pankow/Friedrichshain, unterstützen wollt, dass ihr auch weiterhin, so weit unterstützen wollt, dass wir noch keine IHK-Beiträge bezahlen müssen, aber so viel. Ja, das ist wichtig. Also nicht zu viel. Genau, nicht zu viel, nicht aber, zu viel aber ein bisschen. Genau. Dann könnt ihr das tun auf nek.st/unterstützen. Ist auch verlinkt in den Shownotes. Aber ihr tut uns auch einen sehr großen Gefallen, wenn ihr uns auf Social Media folgt, @anycast auf Twitter, und der Rest ist der Rest. Und ihr könnt natürlich diesen Podcast euren Freundinnen, Familien, Arbeitskolleginnen oder IHK-Vollversammlungsmitgliederinnen empfehlen. Vielleicht denen nicht, weil sonst hören sie, was wir über die gesagt haben. Tut das gerne oder bewertet uns auf den einschlägigen Portalen. Mittlerweile auch auf Spotify kann man uns bewerten. Ja, mach das mal. Bewertet uns mal auf Spotify. Da gibt es nämlich noch keine Bewertung irgendwie. Mit einer anderen Produktion haben wir da schon, gibt's da einige Bewertungen, sag ich mal. So, was ich noch sagen wollte ist, wir suchen auch immer noch nach Werbepartnern. Die Werbung bei uns schalten, wir würden gerne Werbung für Theken machen. Haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Ja, für Theken, genau. Für Theken würden wir gerne Werbung machen. Wer den Witz verstehen will, der muss jetzt in den letzten 10 Folgen nochmal hören. Irgendwo haben wir ihn schon mal gesagt. Heute gibt's die Pointe nicht mehr. Bis dann. Tschüss.